Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden Bluesrock mit einer Prise Jazz, serviert von der britischen Band Steamhammer. Am Mikrofon ist Michael Frank. Die britische Band Steamhammer anno 1969 mit einem Track von ihrem zweiten Album Mark II heißt es schlicht. Die Nummer trägt den Titel Contemporary Chic Con Song. Und das könnte man übersetzen mit zeitgenössischer Song zum Reinlegen von Mädchen. Als ich den Song kennen und lieben lernte, war ich 12,5 Jahre alt und hatte keine Ahnung davon, was der Titel bedeuten konnte. Ich glaube auch nicht, dass die Wörter Chic und Con in unserem Schullexikon zu finden gewesen wären. Contemporary Chic Con Song begegnete mir das erste Mal im Frühjahr 1970 auf einer durchsichtig grünen Sammel-LP der Plattenfirma CBS. Die Platte hieß Super Hypermost und wurde für 10 Mark verkauft. Ein Werbemanöver, um junge Hörer für die diversen neuen sogenannten Underground-Bands zu interessieren, die bei CBS damals unter Vertrag standen. Die wunderbar freien Saxophon-Eskapaden in dem Contemporary Chic Con Song spielte Steve Jolive. Leadgitarre Martin Pugh, Bass Steve Davey, Schlagzeug Mick Bradley und der zweite Gitarrist und einzige Sänger der Band, das war Kieran White. Contemporary Chic Con Song war einer der wenigen Nummern der Band, bei der alle Musiker gemeinsam als Autoren angegeben sind, die anderen wurden meistens zu zweit oder von einem der Musiker allein geschrieben. Blues war die wichtigste Wurzel der Band Steamhammer, aber getreu dem experimentierfreudigen damaligen Zeitgeist fühlte man sich nicht dazu verpflichtet, zwölftaktige Blues-Orthodoxie zu betreiben. Am vielfältigsten klang die Band auf ihrem zweiten Album, eben jener LP mit dem Titel Mark II. Das Debütalbum von Steamhammer hatte aber auch schon mehrere Nummern mit Ideen und Klangfarben aus anderen Musikstilen. Als Gastsolist spielt bei der nächsten Nummer ein Jazzmusiker mit, den vielleicht noch einige von Ginger Bakers Air Force herkennen, Harold McNair. Even the Clock heißt der Song. The sun don't shine, 'cause even frosty windowpane, we catch a glimpse of stars, smiling as they sail around, knowing it ain't up to them, it's all down to us. As we pass the pipe again, laughing, sliding into streams, following the course of long, long lost gentlemen, the bull. I will survive. Das waren drei weitere Facetten der britischen Band Steamhammer. Bluesrock mit Querflöte, ein leicht psychedelischer Folksong mit akustischer Gitarre und etwas Klassikrock mit Cembalo. Die Songs kamen von den ersten drei Steamhammer-LPs, die alle 1969 und 1970 aufgenommen wurden. Los ging's mit einer Meditation über die tröstliche Wirkung des Beisammenseins mit einer geliebten Person, Even the Clock. Einige immer wiederkehrende Zeilen des Songs sagen: Mir ist es egal, ob die Sonne nicht scheint, schließlich weiß nicht mal die Uhr die genaue Zeit. Wenn du die meine bist, ist das Leben ein Wein zur rechten Stunde. Geschrieben wurde der Song Even the Clock von Sänger und Rhythmusgitarrist Kieran White, dem Gitarristen Martin Crittenton und dem Folkgitarrenvirtuosen Davy Graham. Davy Graham wohnte in demselben Haus in London wie die Band, nur eine Etage tiefer. Später schrieb Davy Graham auch noch den Hüllentext für das zweite Steamhammer-Album. Noch ein Einfluss von außerhalb der Band prägte den Song Even the Clock, Harold McNear mit seiner Querflöte. Even the Clock ist ein Track vom Debütalbum der Band. Song Nummer 2 dieser Steamhammer-Trilogie, der auch auf ein Singer-Songwriter-Album der frühen 70er Jahre gepasst hätte, heißt Leader of the Ring. Komponiert wurde er allein von Kieran White. Leader of the Ring beginnt mit einem Blick aus einem Fenster. Es ist Winter, die Fensterscheiben sind vereist und ein paar Sterne sind draußen zu sehen. Und zumindest eins scheint dem lyrischen Ich klar zu sein. Das Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von uns selbst. Der Rest des Songs präsentiert in den nächsten Strophen Schnappschüsse verlorener Träume und zielloser Gespräche. Er endet mit den Zeilen: Wie eine Zirkustruppe brauchen wir den klugen Zirkusdirektor. Aber da im Text Circus Master steht und statt Circus Master von einem Leader of the Ring die Rede ist, wurde wohl auf einen Rädelsführer oppositioneller Taten angespielt. Leader of the Ring erschien 1970 auf dem dritten Album der Band Steamhammer im Jahr 1970. Der letzte Song dieser Trilogie wurde von dem Multiinstrumentalisten Steve Jolliffe komponiert. Turnaround heißt er, zu finden auf dem zweiten Album von Steamhammer Mark II. Veröffentlicht wurde es noch im selben Jahr wie die erste LP 1969. Turnaround ist einer der ganz wenigen Steamhammer-Songs, die nicht von Kieran White gesungen wurde. Tatsächlich hat der Komponist Steve Jolliffe den Song selber gesungen. Komponiert hatte er ihn schon während seiner Zeit an einem Berliner Konservatorium 1968, noch vor seiner Mitgliedschaft bei Steamhammer. Hier ist noch einmal eine andere Seite von Steamhammer. In Webforen stößt man ab und zu auf Beiträge von Musikfans, die sich an die überwältigende Kraft der Band bei Live-Konzerten erinnern. Hier ist eine Nummer, die die Band gegen Ende eines Konzerts im Londoner Lyceum spielte. Gerade hat sie mehr als 10 Minuten lang über eine alte Nummer von Lionel Hampton improvisiert und ohne Pause ging es dann weiter mit dieser Nummer, Hold That Train. Hold That Train, Steamhammer Live im Londoner Lyceum 1970. Wie zu hören war, konnte die Band auch ziemlich ruppig zulangen. Ihren Sinn für Dynamik vergaß sie allerdings auch dann nicht. Hold That Train erschien 1970 auf der dritten Steamhammer LP, Mountains heißt diese Platte. Steamhammer waren damals kein Quintett mehr. Der Multiinstrumentalist Steve Jolliffe hatte die Band Ende 1969 verlassen. Live-Aufnahmen von Steamhammer sind leider eine absolute Rarität. Außer zwei Nummern auf der LP Mountains gibt es noch vier Songs, die die Band live in einem Studio von Radio Bremen für den Beat Club aufzeichnete. Ich habe ein paar davon an anderer Stelle hier im Deutschlandfunk schon einmal präsentiert. Die sehr hörenswerten Aufnahmen sind seit ein paar Jahren auf DVD erhältlich und auf YouTube gibt es sie inzwischen natürlich auch. Die Stichworte Steamhammer und Beat Club genügen bei der Suche. In den dunkleren Ecken des Internets finden sich auch Dateien mit Konzertausschnitten in Deutschland anno 1969. Wie die sich anhören, kann ich allerdings nicht sagen. BBC-Aufnahmen der Band müssten eigentlich auch noch irgendwo existieren. Dass es sich bei der Band Steamhammer nicht um eine straighte Bluesband handelt, machten schon die ersten Sekunden ihres Debütalbums klar. Thank you. Das waren die ersten 7,5 Minuten von Steamhammers Debütalbum. Es wurde in der ersten Hälfte des Jahres 1969 veröffentlicht. Zuerst gab es den ersten Teil eines Instrumentals, Water, und danach gab es die wahrscheinlich bekannteste Nummer von Steamhammer, Junior's Wailing, komponiert von Kieran White und Martin Pugh. Steamhammer hatten zu der Zeit schon mal gemeinsame Gigs mit einer Band, die sich von ihrem Pop-Charts-Image lösen wollte und auf der Suche nach einer neuen Identität war. Der Band gefiel Junior Wailing so gut, dass sie den Song in ihr eigenes Programm aufnahm. Die Band hieß und heißt Status Quo, und Anfang 1970 war ihre Wiedergeburt als Blues-Rock-Band dann vollendet, mit Hilfe von Steamhammer. Der ternäre Shuffle-Rhythmus von solchen Nummern wurde bald zum Markenzeichen von Status Quo. Aber da diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk von Steamhammer handelt, war das natürlich gerade die Originalversion von Junior's Wailing von Steamhammer. Direkt nach Junior's Wailing kommt auf der Debüt-LP von Steamhammer der Song Lost You Too, und das war der dritte Track dieser Steamhammer-Trilogie gerade. Junior's Wailing wurde auch als A-Seite einer Single veröffentlicht. Auf der B-Seite war dieser Song Windmill, eine Komposition von Kieran White und Gitarrist Martin Quinton. Turning, you're always learning. Show me the things you know. Hammer als postpsychedelische Popband anno 1969 vermutlich wieder mit Harold McNair an der Querflöte. Das war die B-Seite der Single Junior's Wailing. Windmill heißt der Song. Wieder veröffentlicht wurde er auf einer Best-of-Kompilation von Repertoire Records und als Bonustrack der CD-Wiederveröffentlichung von Steamhammers zweiter LP. Gegründet wurde die Band Steamhammer 1967-68 in der südenglischen Stadt Worthing in der Grafschaft Sussex. Es kursieren im Internet unterschiedliche Aussagen über die Urbesetzung. Nachdem die Band nach London übersiedelt war, kristallisierte sich aber Ende 1968 die Besetzung heraus, die die erste Steamhammer-LP einspielte. Drummer Michael Rushton und Bassist Stevie Davey waren Blues-Spezialisten, Gitarrist Martin Crittenton und Sänger-Gitarrist Kieran White waren Folk-Enthusiasten. Eine Anzeige im Melody Maker hatte noch den Solo-Gitarristen Martin Pugh an Bord geholt. Mitglieder dieser Besetzung wurden damals übrigens von dem amerikanischen Blues-Gitarristen Freddie King mehrfach als Begleitband engagiert. Und Martin Pugh soll dabei eine Menge von Freddie King gelernt haben, heißt es auf Pughs Website. Martin Pugh war Mitte der 60er mit der Band Package Deal in Devon und Cornwall unterwegs gewesen. Nach seinem Umzug nach London spielte er in einer Band mit dem Sänger Carl Douglas. Carl Douglas, Martin Pugh und Co. durften damals aber andere Musik gemacht haben als die Musik, mit der der Name Carl Douglas bis heute verbunden ist. Kung Fu Fighting, die Disco-Nummer von 1974, blieb Carl Douglas' einziger Hit. Als Steamhammer in Quintettbesetzung ihre erste LP einspielten, war Martin Pugh 21 Jahre alt, Kieran White und Steve Davey waren noch Teenager. She isn't so- sie war der schön. So how you gonna feel, babe, when there's no one by your side? It's gonna hurt you real bad, you feel lonely inside. You didn't treat them right, now they're all outside. Das waren zwei weitere Tracks von Steamhammers erstem Album. Los ging's mit Down the Highway und danach gab's When Your Friends Are Gone. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik von Steamhammer. Jetzt aber noch der Beginn einer 16-Minuten-Nummer vom zweiten Steamhammer-Album, Another Traveling Tune, und davor noch eine wunderbar unirdische Miniatur von Kieran White, Down Along the Grove.